Jetzt haben wir ja gerade schon eine ganz ordentliche Runde gespielt, wa? Ja, ja, von FIF gespielt. FIF. Könnte man leider nicht vor Podcast, das war viel zu komplex. Hätte gerne gecheckt. Ich hab gewonnen. Ich habe die Chips runtergeschossen. Zu zweit. Zu zweit. Wir haben, als Paar. Torm und ich. Als Allianz. Wir haben geheiratet. Das war romantisch. Das war alles Fake Schuld, dass wir verloren haben. Herzlich willkommen bei Herz der Würfel, dem Rollenspiel-Podcast von Nerd Nerd Nerd. Ich bin Steffen und ich bin heute hier nicht alleine, denn bei mir ist noch der Max. Ja, hallo. Und wir sind auch heute hier nicht alleine, denn wir sind heute beim Torben zu Hause. Sag mal hallo, Torben. Ja, hallo, ich bin Torben. Und noch jemand ist dabei, nämlich der Felix. Moin. Genau, das wird noch besser. Ich habe mal gehört, dass Leute, die unerfahren mit der Aufnahme sind, vorher reden können wie Wasserfälle und sobald die Aufnahme gestartet ist, sinkt der IQ auf null und es kommt gar nichts Gutes mehr dabei raus. Wir gucken mal, wie das heute läuft mit zwei Neulingen. Wir spielen heute das Spiel Zombie Town, das ist ein Kartenspiel. Da kann ich jetzt so gerade gar nichts zu sagen, aber Torben kann was erzählen. Bitteschön. Ja genau, Zombie Town, Zombie Survival Card Game, wie es auf der Schachtel steht. Jeder von uns verkörpert eine Rolle, einen Charakter und wir versuchen, wie bei jedem Zombie-Spiel, zu überleben. Da wir jetzt zu viert sind, und endet das Spiel, wenn alle anderen, wenn drei Mitspieler Zombies sind. Also es kann immer nur einer gewinnen. Der rennt dann von den anderen Zombies weg. Es kann nur einen geben. Genau. Ja, dann mache ich jetzt mal die Schachtel auf. Viele, viele Karten. Ja, jetzt müssen wir mal die Karten ein bisschen sortieren. Am besten kann man sich die von hinten angucken und danach sortieren. Es gibt drei oder vier verschiedene Kartentypen. Okay, the Personal Survival Guide. Und dann nochmal auf Japanisch. Ja, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch. Auf jeden Fall, es kommt von einem. Es könnte auch Koreanisch sein. Ich meine, es kommt von einem Koreaner. Danke. Sieht auf jeden Fall sehr manga-mäßig aus, die Verpackung. Ja, auf jeden Fall richtig cool gezeichnete Karten. Eine Kuh. Haben wir hier jetzt einmal Koreanisch. Doch, Koreanisch. Weiß ich jetzt auch nicht. Dann haben wir verschiedene Charakterkarten. Entweder wir weisen die jetzt beliebig zu. Machen wir einfach mal. Okay. Ich mische ihn mal ein bisschen. Zack, zack, zack, zack, zack. Jeder kriegt jetzt seinen Charakter. Auf meiner Karte ist kein Petty Shot, ich bin beleidigt. So, jeder liest einmal unten die Zahl links vor, wo die Person abgebildet ist. Drei. Dann vier. Bei mir ist es eine vier. Somit stellt er die Karte jetzt den Wert, dass man dementsprechend die Balken sehen kann. Das sind die Lebenspunkte. Da sind jetzt so Kanülen drauf, ne? Ja. Eisenstangen. Kanülen, dass man die. Ja, genau. Bei dir sieht man natürlich vier Kanülen. Felix hat das natürlich nicht gecheckt. Bei ihm sieht man drei Kanülen. Max hat es auch noch nicht so richtig gecheckt. Bei ihm sieht man vier Kanülen. So, also alle haben vier Leben, außer Felix. Er hat drei Leben. Welchen Charakter spielst du denn, Steffen? Ich spiele, hat die Namen? Nee, ne? Ne, das ist einfach nur ein, kein Charakter, sondern nur ein. Ich bin eine Wissenschaftlerin. Genau. Mein Name ist Apazoki in Maitashi. Das sind alles Frauen. Ja, offensichtlich. Was? Ich bin Felix, welchen spielst du denn? Practic Nurse. Was? Practic Nurse. Ja. Eine praktizierende Krankenschwester. Ja, okay, Max? Ich bin Police Officer, also Polizistin. Ja, ich bin ein Worker, ein Arbeiter. Aber wir haben irgendwie alle weibliche Bilder. Gibt's ja, auch, das ist doch irgendwie gibt's das männliche. Es gibt auch männliche. Ich bin eine weibliche Arbeiterin im Bergbau. Ich habe einen Helm und eine Spitzhacke. Es ist ein Zombie-Spiel. Achte nicht auf Realismus. Ich kann nicht mit Medizin vergiften. Gut, wir sehen oben rechts in der Ecke so ein kleines Zombie-Symbol. So ein kleines Zombie-Symbol. Ja. Und ich, das Zombie-Symbol bedeutet bei mir, dass ich eigentlich, wenn ich Zombie werde, ein weiblicher Zombie bin. Bei Felix bedeutet, das ist auch eine weibliche Zombie. Bei Max bedeutet, das ist auch eine weibliche Zombie. Ich habe zwei Symbole. Was okay, macht das? Er hat zwei Symbole. Willst du zwei Zombies? Nein, du bist einfach eine alte weibliche Zombie. Ich doch gern für zwei Zombies. Ich bin auch schon der Älteste am Tisch. Das ist auch wieder normal. Okay, also es gibt verschiedene Zombie, wie wir erfahren haben. Einmal gibt es normale Zombies. Weibliche Zombies. alte Zombies in Kombination und alte weibliche Zombies. Dann gibt es Cop-Zombies, fette Zombies, Animal-Zombies, Mutanten-Zombies. In dem Spiel gibt es natürlich verschiedene Karten. Wie erwartet, gibt es Zombie-Karten. Mutanten-Zombie zum Beispiel. Ja, natürlich ganz viele verschiedene Zombie-Karten, Animal-Zombies und so weiter und so fort. Was brauchen wir im Zombie-Spiel noch? Waffen. Waffen ist wichtig. Kettensäge, Feuerwehraxt. Machete. Nee, Ball ist das. Dann ist so ein Riesenball. Riesenball. Da haben wir noch so eine Shotgun, wo wir mal ein bisschen rumballern können. Was haben wir denn dann noch? Baseballschläger, damit kann man auch mal ein bisschen was anrichten. Mit dem Keyboard. Da kannst du mit ja, kannst lass mir mal sagen. Dem kannst du eine böse E-Mail schreiben. Ja, kannst du einen mit dem Schädel einschlagen. Ein bisschen, einmalige Benutzung. Einmalige Benutzung. Genau, was haben wir denn noch? Wir können noch zu verschiedenen Orten hingehen. Warenhaus, Polizeistation, Supermarkt, Krankenhaus. Ja, alles. Werkstatt. Gibt es alles Mögliche. Einkaufszentrum ist wichtig bei Zombies. Gibt noch hilfreiche Items, die wir finden können. Zum Beispiel, was haben wir denn hier? Das Skateboard. Das hilft uns besser beim, ja, unterstützt uns beim Überleben. Weil jeder weiß, kann in Korea jeder Skateboard fahren. Medipacks gibt es auch. Ja, das sind so eine der Items, die wir im Spiel kriegen können. Jetzt mischen wir einmal die Karten. Beziehungsweise das Deck. Jeder hat hier seinen Charakter. Und wenn der Charakter sein letztes Leben verliert, wird er zum Zombie und nimmt noch weiter am Spiel teil. Kann natürlich nicht mehr gewinnen. Aber kann die anderen töten. So. Ich finde, das Artwork ist auf jeden Fall schon mal cool. Das ist so wirklich... Deswegen habe ich es mir gekauft. Ja, das ist richtig gut. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir mit Anfangswaffe starten. Jeder hat natürlich eine Spezialfähigkeit, die unten im Text drin steht. Ah. Wenn Stefan einmal anfangen möchte, seinen jetzt vorzulesen. Bei mir ist es Skip the Infection Test, also ich muss wahrscheinlich nicht getestet werden auf eine Infektion. Ja, das ist schon mal hilfreich. Ja, dann bei Felix, was steht da bei dir? Das hier, oder? Genau. Drawing stage, you can choose the, to draw one card. Also eine Ziehen. Bei der Ziehphase kannst du dir eine Karte aussuchen, die du ziehst. Und einen Ziel, also, oder steht, wie magst du übersetzt, so mal, ist gerade. At drawing stage, you can choose to draw one card, and target player's health is increased by one, can't be more than limit. Okay. Okay, du kannst eine Karte ziehen und deine Health wird um 1 erhöht. Ja, du, wenn wir anfangen, ziehen wir zwei Karten. Das sollte dazu gesagt werden. Und er kann sich dazu entscheiden, nur eine Karte zu ziehen. Und dafür dann seine Gesundheit um 1 zu erhöhen. Ah, so rum. Okay. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Bei drei Leben macht es Sinn. Ja, Umständen. Also ich, bei mir, wenn ich eine Schusswaffe benutze, kriege ich plus 1 auf Attacke. Ja, das gleiche ist bei mir, wenn ich eine normale Nahkampfwaffe benutze. Wie Keyboard. Kriege ich plus 1 dazu. So, jetzt mische ich mir die Karten. Habe ich jetzt schon einmal, habe ich glaube ich hoffentlich langsam sehr gut gemischt. Sollen wir noch mal die einzelnen Schritte durchgehen, dass man auch mal eben erklärt. Ach so, ja, einen Moment noch, genau. Zu den Zombies sind wir noch mal nicht gekommen. Unten links ist einmal das Zombie-Symbol, wie wir eben oben rechts bei uns hatten. Was wir nachher sind, wenn wir tot sind für einen Zombie. Also in diesem Fall ist es ein normaler Zombie. Und diesen normalen Zombie kann ich mit einer Ballistikwaffe umbringen. Slashing-Waffe, also ein Schwert, Kettensäge, eine Nahkampfwaffe, Baseballschläger, Keyboard oder eine Explosionswaffe. Es steht natürlich, die anderen Zombies kann ich nicht mit allen Waffen umbringen. Einen normalen Zombie typischerweise schon. Das ist dann entsprechend immer oben abgebildet. Okay. Somit, so, wenn wir gleich anfangen, unserem Zug, wie wir bei uns stehen, Step by Step, ziehen wir zwei Karten, machen einen Hitting-Test. Hitting-Test, ja. Genau, wenn wir in einer Location sind, also wenn wir an einem Ort sind, müssen wir den Hitting-Test machen. Das bedeutet, wir decken einmal die oberste Karte auf. Hat es ein Skelett-Symbol, sind wir raus aus unserer aus unserem Ort, aus unserem Versteck. Die Zombies haben uns gefunden und wir müssen weiterfliehen. Ja, dann haben wir Survival Stage. Das bedeutet, ja, es ist unser Zug. Wir können unsere Waffen nutzen gegen die Zombies, die uns angreifen. Oder können zu Verstecke kommen. Wenn wir Explosionen oder Infektionskarten haben, müssen wir gucken, ob die uns schädigen. Ne? Wenn ich neben einem Modelkopf tockte, direkt daneben stehe, gehe ich auch ein bisschen in Flammen auf und verliere ein bisschen was. Dann können wir in unserer Bewegungsphase können wir zu neuen Orten reisen. Oder hinrennen. Ja, in der letzten Phase. Ja, so eine Ablegephase. Ne? Genau. Discard Stage. Ja, which is more. Du darfst nicht mehr Karte in der Hand haben, als du Leben hast. Genau. Genau. Das war die letzte Phase. Und dann ist der nächste am Zug dran. So. Kann ich nur 5 Leben haben, wenn ich immer nur eine Karte ziehe? Du kannst nie mehr Leben haben, als wie Leben bei dir angegeben sind. Okay. Macht irgendwie Sinn, oder? Bei Zelda musst du dann auch einen Herzcontainer einsammeln vorher. Wir fangen ohne Waffen an. Okay. Wie in jedem Spiel auch. Zombie-Apokalypse hat uns überrannt. Ich bin draußen und gucken, was los ist. Ich bin ein Polizist. Du hast keine Waffen. Du bist ein dummer Polizist. Du hast hier eine Waffe zu Hause liegen lassen und bist da unten rausgegangen und darfst... Oh mein Gott, Zombie-Apokalypse, ich muss weg! Du hast den Schlüssel für den Waffenschrank. Ich habe auch noch nicht ausgeschlossen und ich komme nicht mehr zurück in die Bude. Scheibeneinschlag? Nein, meine Versicherung zahlt das nicht. Er ist im zweiten Stock. Ich bin nicht gegen Zombies versichert, so. Verdammt. Er ist im zweiten Stock. Besser ein Gummiknubbel hätte ich gern. Ein Schlafstoff. Anschellen! Nicht den Zombie die Anschellen an. So, soll ich anfangen? Ja, würde ich sagen. Zieh einfach 2 Karten. Zieh mal 2 Karten. Die darf ich aber, die muss ich verdeckt halten? Ja, halt sie erstmal verdeckt. Gut. Was mache ich jetzt mit diesen Karten? Hast du einen Zombie? Ich hab 2 Zombies. Du bist am A. Ich glaube, es wird eine schnelle Runde. Danger. Genau, wenn ich dran bin, kann ich Karten spielen und wenn ich eine Zombie-Karte habe, kann ich die einen anderen vorsetzen. Also die Zombies sind nicht mehr so hübsch. Wer möchte denn hübsche Zombies haben? Sonst verliebt sich Felix noch in einer. Nein, stimmt, wir haben ja nur weibliche Personen, die verlieben sich in hier. Also bitte, ja. Moment, wir sind alles Mädchen, das sind Anime-Figuren. Lassen wir das. Ich habe gerade schon wieder so ein Tentakel vorne im Kopf. Zombies mit Tentakel? Also Mutanten-Zombies. Nein, ich hab hier nur, was mache ich jetzt mit den Zombies? Ja, die kannst du einen anderen vor die Nase spielen. Sozusagen, dass er... Oh mein Gott, wild ist aus dem Haus. Zombies sind da. So, beide? Kann ich beide ausspielen? Ja. Ja, dann krieg ich maximal noch einen. Okay, was kriegt Felix denn für einen Zombie? Er hat einen normalen Zombie, also er kann... einfach mit einem zerstört werden. Beziehungsweise getötet werden. Aber Zombies sind ja schon tot. Ja, Kopf abgehakt werden. Sagen wir mal so. Und Max hat auch einen normalen Zombie. Bam, bam, bam. Nächsten Phase sind alle durch, weil nichts ist. Ist nichts mehr. Felix ist dran. Zieht 2 Karten. Aber am besten uns noch nicht direkt zeigen, ne? Wir wollen nicht unbedingt wissen, in welchem Ort du hinreisen könntest. was, wenn ich jetzt auch Zombies hab? Hier kannst du die auch mal anderen Mitspielern mitspielen. Kann ich mal 2 geben? Was, hast du mir jetzt alle 2 Zombies für die Nase gelegt? Ja. Ich hab auch 2. Ja, meine Rache. Darf ich schon 2 ziehen? Ja. Nee, warte. Felix hat einen Zombie vor sich. Bam, er kriegt einen Schaden. Ja. Moment, wenn ich jetzt 2 Zombies habe, kriege ich gleich 2 Schaden. Ja, aber du hast ja vorher 10. Okay. Max, hast du 2 Karten? Oh. Nein, einen nur. Hast du einen abgelegt? Nee, ich hab nur euch zugehört. So. Oh, ich habe einen besonderen Zombies! Weil wie heißt das Spiel Zombie Town? Da kommen Zombies vor. Hätte ich nicht mitgerechnet. Da waren auch so viele. Ich glaube, Max hat auch 2 Zombies. Mhm. Wer hat denn gemischt? Tja, Torben, das weiß ich auch nicht. Scheiße, Hauptsache ich ziehe wirklich keine Waffe. Ich gebe dir mal einen normalen Zombie und du kriegst einen dicken Zombie. Das habe ich verdient. Ich glaube, gleich ist einer raus. Oder beziehungsweise einer wie zum Zombie. So, jetzt bin ich dran. Was heißt, Steffen hat einen fetten Zombie. Ja, das ist guck mal. Er kann dick sein. Einfach nur dick sein. So, ich zieh. Okay, Max hat eben auch noch ein Leben verloren, was wir übersehen haben. Und ich verliere jetzt auch ein Leben und habe nur noch 3. Steffen ist dran, wir hoffen mal auf Waffen, sonst sind wir gleich alle... Alle Zombies. Ich glaube, wir sollten noch mal. Zombie. So, ich habe jetzt einen Tierzombie, den bekommt der Torben. Und ich bekomme den grauhaarigen Zombie, den kriegt der Felix. Genau, und jetzt verlierst du... Batz. 3 Leben. Ich bin schon... Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Ich bin der Okay. Nächste Runde ist er tot. Genau, und Felix ist dran. Möchtest du deine Fähigkeit nutzen, um einen Zombie ein zu heilen? Das macht keinen Sinn. Also ich ziehe lieber 2 Karten drauf auf 2 Waffen. Oh mein Gott. Ich schon wieder. Auch mehr Zombies. Zombie. Das die ganze Zeit. Und Felix ist tot. Bam. So, Felix ist ein Zombie geworden. Ja, jetzt muss ich. Warte. Den nehme ich. Ah. Max hat den einen Zombie von Felix gekriegt und nicht beide Steffen. Und Steffen hat 4 Zombies. Ja, ich habe mal keinen Zombie. Gut, dann hau mal rein. Erstmal ein Zombie, der ist gleich eh tot. Ich bin ein Zombie, also. Zack. Ja, eben. Das und dann kann ich hier ein Medical Support Item einsetzen. Zombie Survival Kit. Target Player's Health is increased by 1, can't be more than limited. Also ich kriege einen Health zurück. Ein Leben. Yay! Jetzt hast du nur noch eins. Er hat die Giftspritze gehört. Weil du 3 da liegen hast. Ja. So, dann bin ich dran. Giftspritze. Ein Drain-Schoß. Jetzt hier 2 Karten. Ja! Zombie! Nein! Minipack! Das gleiche wie Max. Ich kaufe ein Leben. Ja. Und? Ich spiele das Skateboard. Ich muss die Idee... oberste Karte vom Deck aufdecken. Wenn es kein Zombie ist, kann ich eine Attacke ignorieren. Somit habe ich 3 Zombies vor mir. 2 greifen mich nur an, weil ich von dem einen so schnell wegfliege. Nur diese dummen... Der alte Zombie, vor dem kann ich gut wegskaten. Also kriege ich nur 2 Schaden und habe noch 2 Leben. Geht dann wieder auf den Atlantik. Ja, schmeiß mal runter. Gut. So, für Steffen sieht es gar nicht gut aus. Ich habe noch genau diese eine Runde wahrscheinlich. Okay. Ich habe einen Einkaufswagen, Support-Item. Ja, dann spiel die mal. Ich kann eine Karte, die mich angreift, auf einen anderen Spieler verschieben. Und dann kriegt hier Max seinen dicken Zombie zurück. Oder einfach dazu. Super. Max hat jetzt 4 Zombies. Dann hat er wahrscheinlich also noch eine Waffe. Auf diese Waffe siehst du, es ist natürlich eine... Ich spiele einfach mal die Waffe. Eine Explosionswaffe? Ja, damit das wäre natürlich... jeden meiner Zombies da besiegen. Genau. Und ich muss zum Explosionstest. Genau, Explosionstest. Decke die oberste Karte auf. Bam, es ist kein Zombie. Das ist gut. Das heißt, ich wäre von Explosion nicht geschadet. Ich habe einen Zombie besiegt, noch 2 Zombies. Habe kein Leben mehr. Du hast -1. Ja. Nein. Nicht? Explosion heißt... Alle Zombies? Eliminate all the cards that are attacking you. Oh. Also alle Zombies sind blöd. Molokov sogar. Du hast noch ein Leben. Er hat noch ein Leben, aber er hat überlebt. Was ist jetzt von mir? Was hier? Warte mal, jetzt Felix ist ja der Zombie. Hot Zombie. Nee. Da bellst schön bei dir. Ja, warte. Das Max hat schon Gründe. Nein. Du hast da 4 Zombies liegen, du bist selber einer. Das sind 3, ich bin noch einer. Das sind meine Untergebenen, das sind alles meine Diener. Ich bin der König der Zombies. Du kannst so viele Karten ziehen, wie es überlebende Spieler gibt. Also 3. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du die Zombies, die du in der Hand hast, entweder gegen den Uhrzeigersinn oder mit den Uhrzeigersinn weitergibst. Aber wenn er 3 Zombies hat und wir 3 Mitspieler sind, haben wir alle einen Zombie kassiert. Warte, wen will ich jetzt sehen? Zombie-Kopf, hier kriegt mein Kopf. Okay, Max kriegt einen Kopf-Zombie. Er hat 5. Wie ironisch. Ich krieg einen Grauhaar-Zombie. Und ich auch. Okay, super. Max mit deinen 5 Zombies ist dran. Na, was willst du gegen deine 5 Zombies? Du brauchst explosiv, was? Ja. Ah. Ich bin der Feind. Ah. Was soll ich gegen ihn nur fressen? Max hat kriegt jeder noch einen Zombie. Also. Max hat 2 Zombie-Karten gezogen. Wir kriegen jeder, Steffen und ich, einen Zombie-Kopf. Und Max ist... Hier zum Zombie. Ich hab dich gestresst. Noch mehr Zombies. Super. Torben ist dran. Das sieht nicht gut aus. Nicht gut aus, nein. Fünf Zombies gegen zwei Leben. Ja, jetzt bin ich mal überlegen. Ich habe keine Zombies gezogen. Das ist schon mal gut. Also das Englisch auf den Karten ist: We all your base belong to us. Do not waste bullets on them. It's just scratching. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich bewege mich zur Gasstation. Und die Zombies, die hinter mir kommen und jetzt in die Gasstation reinlaufen, ich glaube, die werden gleich eine schöne Explosion miterleben. Und ich hoffe mal, dass ich keinen Schaden abkriege. Bam! Was ist jetzt passiert? Du hast jetzt hier einen weiteren Ort gezogen. Nein, das ist für den Explosionstest. Und wenn ich eine Zombie-Karte ziehe, heißt das, dass ich auch Schaden kriege. Okay. Wenn ich keine Zombie-Karte ziehe, heißt, ich kriege keinen Schaden. Und die alle Zombies vor mir sind einfach in die Luft geflogen. Wie viel Luft geflogen? Schaden hättest du bekommen, wenn du jetzt eine Zombie-Karte gekriegt hättest? Ich hätte einen Lebenspunkt verloren. Okay. Aber hast ja nicht. Hättest du ja unser Chef. Aber das ist jetzt ein Ort, zu dem wir alle reisen können? Oder nein, das okay. Ist nur, wo ich hingeskatet außerdem. Und der ist jetzt in die Luft geflogen. Aber ich habe keine Verfolger mehr hinter mir. Super. So. Zieh nochmal. Schrotten sie aus. Gut, Tom kriegt einen Mutanten-Zombie. Nein! Doch. Und ich habe hier eine Kettensäge. Da sind aber jetzt drei Symbole drauf. Was heißt das? Mit der Kettensäge. Düdüm. Ich habe drei Symbole. Einen Moment. Zombie-Ding. It ain't designed for zombie killing, but it works. Zombie King. Das ist auch von Maika, ne? Zombie King. Oder Mikrowelle aufmachen, bis die Currypulver drüber streuen. Zombie King. Ja, mit der Kettensäge kannst du jetzt drei Zombies töten. Ja, dann. Ja, super. Das kannst Problem, du Max noch mit. Nee, das Problem ist, ich kann damit tatsächlich nur den Kopfzombie töten. Der ist damit, den kann ich damit nicht töten. Genau. Weil der das Symbol nicht hat. Also den alten Zombie kannst du mit der Kettensäge nicht töten. Sondern. Kann ich den ablegen, die Kettensäge ablegen und ich kriege einen Schaden, weil der alte dann da ist. Und ich bin auch ein Zombie. Ziehen Sie es. Babam! Somit ist das Spiel vorbei. Du hast gewonnen. Wenn alle Spieler nur Lebenspunkt haben und zu Zombies werden, ja, du hast ja noch alle anderen Spieler zu Zombies werden, dass es nur einen Überlebender gibt, gewinnt der Überlebende. Oh super, dann haben wir die erste Runde ja schon fertig. Machen noch mal eine zweite, wenn es ja wie es geht. Mhm. Erstens gab es viele Zombies. Sehr Zombies. Viele Zombies. Wir sind alle unbewaffnet aus dem Haus gerannt. Wir sind alle Frauen. Wollen wir die gleichen Charakter nochmal benutzen? Oder? Nee, vielleicht nehmen wir ja, komm, wir nehmen neue. Wir wollen alle keine der Damen. Jetzt spielen. Kommt ein bisschen Musik und in der Zeit bauen wir das Spiel auf. Wieder drei. Ja, dann fangen wir an. Was ist denn für ein Charakter? Ich habe einen mysterischen Priester, oder Max? Ein hysterischer Priester, ja. Ich hab da ein M gelesen, Entschuldigung. Ich kann eine Karte. Skelett, oder? Skelettkarte. Max. Ja, mach du. Soll ich nochmal übersetzen? Englisch ist gerade ein bisschen durch. Ich kann eine Karte, die irgendwas ein Skelett drauf hat, irgendwie zum anderen Spieler geben, steht da. Scarred a skeleton mark card from your hand, also eine ablegen. Mit so einem skeleton marker ablegen, to transfer one of the cards is attacked to this attacking you to another player. So, dann zu einem Spieler, der dich angreift. Naja, kann einen von den Zombies an den anderen Spieler übertragen, würde ich sagen. Ja. Mit so einem. Krieg ich natürlich wieder ab, ne? Ich nehme den Stab. Ja, ich wollte schon gerade sagen, habe ich die Regeln gelesen? Nein. Gleichzeitig übersetzen. Max. Ja, ich habe den News Reporter, auch wieder einen weiblichen Charakter. Ich kann eine Karte ziehen und dann eine aus dem Deck des anderen Spielers klauen. Ja, ich bin der Biker, männlich. Ich kann mich entscheiden, nur eine Karte zu ziehen. Und wenn ich an einem Ort bin, den Hitting-Test zu verweigern. Genau. Also mich schützen, mich im versteckten Ort noch mehr verstecken, ohne dass die Zombies mich sehen. Ich habe den Metzger, den Butcher. Und die Angriffskraft von einer Schlitzwaffe ist um 1 erhöht. Eine Schlitzwaffe. Gut, dann sagen wir mal, Felix fing an, weil er gerade ausgeschieden ist. Genau. Also erstmal. Ja, direkt 2 Waffen. Ja, du musst keine Karte spielen, ne? Achso, okay. Nein, okay. Maximilian. Warte, du hast trotzdem mal 2 Karten. Genau, ich setze mir aber meine Spezialfähigkeit ein. Ich klaue mir eine Karte von Felix. Ja. Danke. Nehme ich dir gerne und die andere ist ein bisschen besser. Egal. Ja, dann bin ich dran. Ein Zombie. Ein Animal-Zombie. Ach komm, Max, du hast schon 2 Karten. Mhm. Sonst nichts? Dann mach ich. Naja, sonst spiele ich nichts mehr. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe einen wirklich sehr hübsch aussehenden Mutanten-Zombie. Das ist wahrscheinlich die einzige Frau, die Felix in den nächsten 24 Stunden sehen wird. Das ist auch abgesehen von seiner Mutter. Das ist auch Humor, dann kann ich dich auch mal. Inklusive Träume. Papa schon wieder. Okay, Felix. Was muss ich ziehen, oder? Ja, muss ziehen. Okay. Kann ich den Zombie abknallen, oder? Guck, ob das Symbol bei deinen Handkarten. Nein, er kann nur mit Infektion oder mit einer Explosion weggebombt werden. Oh, das ist hart. Dann bombe ich die weg. Hast du? mit einer Bombe? Eliminiere alle attackierenden Karten und alle Player müssen den Explosionstest machen. Also, gut. Der schöne Mutantenzombie von Felix ist weg. Wir beginnen bei Max. Ich muss denn eine Explosionskarte ziehen, ja. Deckt die oberste Karte auf und es ist ein Warehouse. Das Warehouse. Nee, keine Skelettkarte oder Zombie-Karte, wie man die nennt. Ich decke eine auf, bam. Auch keine. Auch nicht? Bei mir? Ja, das war's. Naja, oder warte, muss alle anderen. Da steht alle anderen Player, also nicht ich. Gut. Das war Felix Runde. Die hier. Was gibt das? In Clock Device, Max Clock weiß war. Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn, die Reaktion zieht jeder Karte eine Karte vom Deck. Zieht jeder Spieler eine Karte vom Deck? Ja, jeder Spieler, genau. Ja, dann darfst du anfangen, ne? Boah. Die hättest du natürlich auch vor deinem Bombenangriff spielen können. Ich hätte keine Lust zu. So, bin ich jetzt? Felix hat noch 2 Karten und 3 Leben, alles ist in Ordnung. Kann ich ja noch spielen? Du könntest. Du kannst die Karte noch spielen, wenn du den noch möchtest. Die Karte gibt mir noch ein Leben noch dazu, oder? Nein, du kannst nicht mehr als 3 Leben haben, wenn steht 3 deine. Ich hab's angezeigt, Felix. Okay. So, ich bin, ne? Ja. Ich schnapp mir mal eine Karte. Oh, ein Zombie. Und ich schnapp mir noch eine Karte von Felix. Felix. Kannst du eine zufällige Karte wählen oder darfst du die aussuchen? Von direkt. Na, hier steht Draw Out. Also okay, zieh eine Verdeckte. So, und dann kann ich euch noch einen Zombie zudrehen. Was für ein Zombie? Ein Greyhair-Zombie. Den will ich nicht haben, sag ich. Und auch den einen sagt, den kann man immer mit Skateboard wegfahren. Gib ihn mir. Das ist mein Leben. Ich bin mich immer den Koreaner. Hast du gar keine Handkarten? Doch, da 2. Steffen, ich habe 2. Felix hat eine. Gib's ihn dir selbst. Ich gib's Felix. Weil den kann ich nicht lang. Den kann ich auch. Der kann ich immer selber nach Hause, ne? Das weißt du, ne? Wie viele Karten hast du auf der Hand? Genau, ich muss noch die Zombies. Du hast noch einen Zombie, der dich schädigt. Ja, genau. Schädigen möchte. Kann der nur. Den muss ich erschießen. Explosion und Handwaffe. Das muss ich leider erschießen. Das ist meine beste Waffe. Handwaffe. Die sind zwar schon weg, aber dann sind wenigstens die scheiß Rattenzombies tot. Also. Eine Shotgun für einen Zombie zu spielen? Naja. Das ist ein ganzer Schwarm Ratten. Also hast du noch 3 Karten und 3 Leben. Du musst keinen abschmeißen. Ja, ich bin. Ich ziehe 2 Karten. Wie viele Karten darf man auf der Hand haben? So viele Leben, wie du hast. Ah, okay. Kannst Max kriegt einen Zombie-Kopf von mir. Okay. Zombie geht jetzt aus dem Zombie-Kopf. Ich spiele keine Karte mehr und mein Kartenlimit ist nicht überschritten. Ich hab mal Spaß. Gut für uns oder gut für uns? Nicht gut für mich, weil die immer alle Zombies auf mich spielen. Ich gebe Felix noch ein bisschen weibliche Begleitung für Felix. Wenn ich ein Zombie bin, werde ich dich wieder als erst. Nee, ich natürlich. Und ich meine, eine fette Doppeldate bekommst eine du auch noch. Zwei weibliche Twin-Zombies! Date mit Twins! Ich hoffe, es ist ein Blind Date. Blind Date oder was? Blind Date. Also mit dem würde ich gerne nicht ausgehen. Max sollte nicht so eine große Klappe haben, er kriegt nämlich den Mutanten-Zombie. Die haben ihn. Und dann bände ich meinen Zug. Ja. Felix! Ja. Wie geht's deinen Twins? Besser als, ja. Oh, Frau Müller, wie geht's mit Ihren Zwillingen? Warte. Sechs Kugeln? Guck erstmal, ob das da aufpasst. Da sind beide Kugeln, okay. Symbole. Das sind sechsläufige, Junge. Jetzt geht schon darum, einen Zombie zu töten, Torben. Mhm. Ja. Ich denke schon. Mit anderen sechs Kugeln. Weil, wenn du, wenn es nicht. Ja, du erschießt mit seinem Revolver einen fetten Gnome. Ja, ein Blind Date. Nein! Du musst den alten. Ach, den alten kannst du ja nicht angreifen. Dann zerstör. Ja. Oh, jetzt. Ach, Torben! Mach mal. Oh, ich finde das ganz scheiße, dass er die Twins umbringt. Ja, ich weiß. Willst du nicht die Twins haben? Du stehst doch schon auf. Nein. Aber ich meine, man sagt doch immer, wenn ein Zwilling stirbt, stirbt der andere sofort hinterher. Von daher. Aber wenigstens kassiert jetzt erstmal Schaden. Nicht zu wenig. Zwei. Von der Fan. Von der fetten Zombine. Die springt auf mich. Die fette Zombine. Direkt in den Arsch ins Gesicht. Gut, dann bin ich. Max. Max kann auch gar nicht vier Karten haben, oder? Weil der dran ziehen ja, schon. Am, okay. Am Ende. Und dann kann ich noch eine klauen. Ich klaue mal von dir eine. Oh, super. Kann ich eine Waffe spielen? Dann kann ich zwei Zombies töten. Also die beiden. Welchen bringst du um? Die beiden, ne? Er bringt einen Fetten um mit dem Baseballschläger und das Hot-Chick-Zombie. Die Cheerleaderin? Nein! Dann kann ich noch eine Location spielen. Dann kann ich im nächsten Mal einen Hiding-Test machen. Was macht ihr denn nochmal genau? Ob ich ob du entdeckt wirst. Okay, und dann kann ich eventuell überhaupt gar keinen Schaden kriegen, ne? Genau, und du hast jetzt den Supermarkt gespielt, ne? Ja. Das ist richtig bei Zombies. Also du kannst eine Karte einen anderen Mitspieler geben. Eine pro Runde. Das ist der Effekt hier. Um die zu unterstützen. Und ja, das so, war der. Wenn du eine Karte mit einem Totenkopf auf der Hand hast, kannst du eine der Karten, die dich angreifen, anderen Spieler zuweisen. So. Ich kann jetzt, ich habe jetzt die Sonderfähigkeit, dass ich auch Handkarten anderen Spielern zuweisen kann. Ne? Möchtest du mir nicht eine Handkarte geben von dir? Die kannst du mir noch gar nicht geben. Ich, ja, ich brauche die. Ich kann nur einen gleich haben. Okay, dann bin ich. Oder können wir auch tauschen? Tauschen können wir nicht. Nee, können wir nicht. Ja, zwei Leben verliere ich. Zack, zack. Ja, jetzt musst du zwei Karten abwerfen, weil du noch eine hast. Oh, ja. Das ist blöde. Nee, warte, muss er denn jetzt wirklich... Weil er noch ein Leben hat, dann musst du zwei Karten abwerfen. Erst war die zur Überlebensphase. Da kriegt er zwei Schaden. Und danach spielt er den Supermarkt. Rettet sich in den Supermarkt. Und jetzt hat er noch ein Leben. Stimmt, okay. Und jetzt kann er noch überlegen, ob er eine Karte einem Mitspieler gibt. Mir zum Beispiel. Oder ich habe keine Karte. Oder er muss beide Karten, oder er muss zwei von seinen drei Handkarten abschmeißen. Ich aktiviere den Effekt, wenn du mir keine Karte gibst, dann schicke ich dir meine Armee rüber hier von den Untoten. Nein, aber Karten spielen kann ich auch nicht, ne? Und ich werde das helfen. Du hättest in der Überlebensphase deine Karten spielen müssen. Jetzt bist du in der, okay. Du wirst getötet Phase. Und da hast du. Ah, und dann hätte ich schon im Voraus die Halfback spielen müssen. Ja. Okay. Das ist scheiße. Man könnte theoretisch noch einen anderen Spieler geben. Ja. Kannst du mir eine Karte geben? Es kommt hier speziell, weil du kriegst einen Zombie zu dir. Ja, dann schicke ich Felix ein Halfback und so und die Tastatur werfe ich ab. Okay. Ein bisschen Nächstenliebe für unseren Priester. Ich bin. Das ist hysterisch. Felix lockt natürlich immer alle weiblichen Personen an. Zombies an. Was kann der nochmal? Wenn du einen Zombie auf der Hand hast. Achso, okay, ja. Kannst du den ablegen und einen vor deinen attackierenden Zombie einen anderen zuschicken? Dieser, keine Ahnung, machst einen Peilsender oder... Da will ich jetzt, so einen Zombie, nicht noch so einen. Das ist eine schöne. Ja. Das ist der... Harem. Traum. Nein, das ist der Drilling, aber der schöne Drilling von den fetten Zombies. Und komm, die gebe ich dir jetzt auch noch rein. Normal. Ein normaler Zombie. Und ich... Okay. Felix trifft noch ein Mädel in seine Sammlung. Vorsichtig, die ist ein bisschen ausgezogen. Nicht, dass sie dich gleich noch anfällt. Hot, hot, hot, chicken. Jetzt wird ausgeglichen. Dann spiele ich Townspeaker. Jeder Spieler muss eine angreifende Karte an den Spieler danach weiterleiten. Wenn man keinen Zombie vor sich liegen hat, kann man natürlich keinen weitergeben. Hey. Was dazu führt, dass ich jetzt keinen Zombie mehr habe und jeder andere schon. Und ich hab jetzt habe ich nur noch die Hals. Du redest irgendwie von heißen Zombies, dann bist du mit dir los. So. Dafür bin ich den Mutanten los. Ja. Aber was ich werde, ich habe ihn gekriegt. Den gefährlichsten. So, und damit, Felix, ich hoffe mal, was machst du mit deinen Hot Chicks vor dir? Und deinen normalen und deinen alten? Du siehst irgendwie ein bisschen am Arsch aus. Den gebe ich erstmal dir. Scheiße, ich hab's nie so. Der ist hübsch, wer ist das nicht für einer? Animal Zombie, das ist eine Kuh, oh. Kumbi. Den da knüppel ich nieder. Du hast zwei Knüppel. Aha, also du kannst mit dem Basie zwei Zombies killen. Okay, dann ja. Jetzt kann auch die Karte. Ich hau die beiden Hot Chicks, man. Jetzt greift der mich an und dann hab ich wieder nur Leben von. Der Scheiß. Mysterie. So. Mystische Priester wollen wir. Ja, komm, wir haben einen mystischen Priester, hat immer noch einen Lebenspunkt. Ich ziehe einmal. Interessant. Ein Zombie gebe ich. Er hat keinen, er muss doch hier. Er bettet doch schon drauf. Keine Zombies. Ich bin das Ziel von allen, also müsst ihr nicht ordentlich entscheiden. Das ist feindlich gegen mich. Ich bette auch keine Zombies her. Ich nicht. Ich kriege mal alle. Normaler. Ich hoffe, ich ziehe gleich zwei Zombies, dann kriegst du nämlich alle. Felix hat keine Hot Chips. Kann Hiding Text machen. Gucken. Das ist ein Zombie, das heißt, es klappt nicht, ne? Nurein, du verlierst den Ort. Und... Kriegst. Du stirbst zuerst mal. Nein, du verlierst nur den Ort. Also die Zombies klopfen von hinten an den Supermarkt. Auf jeden Fall muss ich das spielen, dass ich weiteres Leben spiele. Und dann hier das Support-Arting, das Skateboard. Kann ich auch wieder ziehen. Und dann, wenn das kein Zombie ist, kann ich eine der Angriffe ignorieren. Das ist ein Down, Zombie. Bitch. Scheiße. Das heißt, ich bin you tot. Die! Ich bin tot. Bam! You die for the Zombie. Ich hab kein Glück bei diesem Spiel. Wegen dem Zombie. Was? Ich beläme mich so oft. Ich so das ist so wie der fette Zombie. Wie so eine weiblich fette Zombie. Das ist widerlich. Komm schon, du kriegst zwei Zombies von mir. Ein Animal-Zombie und einen normalen Zombie. Und ich krieg zwei Schaden. Verdammt. Na, überlege ich. Ja, ich krieg zwei Schaden. Was ist denn mit der Karte hier da unten? Das ist meine Handkarte. So. Das ist ein Master Strike. Die kriegt Torben, weil die ist schon schwer zu killen. Schon wieder Mutan! Und die kriegt dann nochmal Felix. Ja, das ist ein Ehr. Und dann kümmere ich mich nochmal eben um meine beiden Zombies. Ich habe hier nämlich noch die, eine Shotgun Hunting Rifle. Damit kann ich zwei Schüsse abfeuern und habe dann eben die beiden Zombies auch weg. Das ist eine. Das ist nice. Ja. Ey, was erlaubt ihr? Ich bin Metzger. Ich kann alles. Ja, mit der Rotwinter. Metzger. Erstmal packe ich mir hier ein. Du musst das Vieh erst. Keine Wegen kann er dann nicht. Ja, gar nichts. Ja, gib mir bloß keinen normalen Zombie. Das ich kenne den hier. Warum bringst du mich um? Das macht keinen Sinn. Hast recht, ich kenne den. Das ist richtig doch, ja. Was? Willst du doch gewinnen oder willst du verkacken? Ich hab die Klinik. Was macht die Klinik? Ein Spezialeffekt hat die. Vorher bist du aber tot. Ja, stimmt. Bringt dir die Klinik auch nichts mehr. Kannst du dich heilen durch die Klinik? Nein, das geht erst in der nächsten Runde. Ich krieg ein Leben dazu pro Runde. Aber erst aber nächsten. Ja. Ja, dann bringst du dir nichts mehr. Tot. Ich bin in der Klinik gestorben. Ah, Ironie. Den Support, den Einkaufswagen und schick einen Mutanten-Zombie nach Steffen rüber. Ui. Das ist aber nett. Guck mal, der macht dich. Besucht dich. Dann spiele ich noch einmal das Minipack, heile ein Leben, rutsche auf 3. Kriege ich 2 Schaden durch Mutanten und durch so einen alten Sack. Not the news. Was sehen wir zuerst? Oh, ich glaube, wir haben gerade Max übersprungen. Nee, Max ist tot. Ja, aber der hat ja Karten ziehen dürfen. Egal, nächste Runde. Der Zombie war diesmal zu blöd. Gibst du ihm jetzt, wenn du Zombies hast, Zombies? Wem soll denn sonst Zombies geben? Ja. Und dann kann ich, wenn ich damit. Ich hab den Molotov-Cocktail. Die beiden werden weg und ich mach den Explosion-Test. Geh in die Luft! Geh in die Luft! Geh in die Luft! Ja. Ja! Er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Ein Schaden. Ein Schaden. Also. Geht ja noch. Die beiden sind weg. Ui. Der auch. Töte mich! Ja, ich töte ihn jetzt. 2 Karten hast du ziehen. Der Zombie Felix. Mach. Was passiert, wenn. Kann ich eigentlich Molotov Cocktail als Zombie einsetzen? Das ist ja ein bisschen böse, oder? Was passiert, töte wenn die Karten aufgebraucht sind? Wird ja ablege Stapel neu gemischt. Aber es gibt keine 2 Sieger. Falls du darauf hinaus wolltest. Nö, doch nicht. Kann ich ihn in die Luft sprengen? Ja. Schade. Also du musst dich entscheiden, ob du die im Uhrzeigersinn weitergibst oder gegen den Uhrzeigersinn weitergibst, die Zombie-Karten, die du gezogen hast. Du entscheidest dich für gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Und Steffen gegen den normalen Punkt. Und gegen mich. Ja, gegen. Max darf noch 2 Karten ziehen. Für der dumme Zombie hat die Tür gefunden. Hey. Yeah. Zum Gartenlauf. What item? Du hast nicht die keine Tür. Zombie-Karten. Dann darfst du die ablegen. Die Zombies können nämlich nichts mit Items anfangen. Sind zu dumm dazu. Kommt so eine Anmeldung. Es ist noch nicht an der Zeit, dieses Item zu benutzen. Er kriegt 2 Zombies von mir, aber ich sterbe vorher. Du wirst vorher gefressen, bevor er steht. Der Beikarten einnehmen und ihn von den alten Sack zerstört. Ach, ich hab gewonnen. Ja. Da muss er gar nicht mehr ziehen. Ja, super. Das war jetzt eine spannende Runde Zombie Town. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie heißt das andere Spiel? Card of the Dead. In der nächsten Folge Card of the Dead. Und ich sage auf wieder Nerd. Tschüss. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auch ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!